viele Informationen mit immer gleichem Inhalt, sich wiederholende Phrasen. Zu viele Worte, zu viele Experten, zu viele Menschen. Ich lege mich hin, um nicht nur da zu stehen, ohne die Tipps der Gelehrten. Was bleibt es nichts? Zu viele Worte, zu viel Experten. Quillt die Masse aus allen Ritzen, kein Zug auf den Gleisen, Gleichstrom. Zu viele Worte, zu viel Experten, zu viele Menschen. Stop.